Andacht vom 25.10.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Das gekreuzigte Leben. Ich habe heute früh über etwas nachgedacht. Ich habe in meiner Zeit mit Jesus gehorcht, was er mir sagen wollte. Es gibt einen Bibelvers, der mein Herz schon vor circa 30 Jahren sehr ergriffen hat. Ich habe über tausendmal über diese Stelle nachgedacht. Ich habe sie ausgedruckt und ein Bild dazu gemalt. Heute früh hat Gott meine Aufmerksamkeit wieder auf diese Schriftstelle gelenkt. Es geht um Galater 2,20. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Gott sprach 1997, also vor 24 Jahren, zu mir über dieses gekreuzigte Leben. Das kam so. Ich fuhr mit meinem Auto durch Wien, wo ich wohnte. Plötzlich sagte Gott diesen Vers zu mir. Es kam völlig unerwartet, aus dem Nichts. Ich fuhr und betete. Als Gott das zu mir sagte, war ich so erschüttert und die Gegenwart Christi war da. Ich verlor die Kontrolle über meinen Körper und konnte nicht mehr weiterfahren. Ich lebe nicht mehr, ich bin mit Christus gekreuzigt. Dieser Vers explodierte in meinem Herz. Das ist wirklich schwer zu erklären, es war wie eine Explosion in mir. Ich saß da mit dem Auto am Straßenrand und dachte darüber nach, was geschehen war. Dann sagte Gott zu mir, das werde ich nicht vergessen. Wenn meine Kinder nur das leben würden, würden sie keine Niederlage, keinen Frust und keinen Mangel erleben. Die letzten gut 20 Jahre lernte ich, diese Wahrheit zu leben. Als Gott meine Aufmerksamkeit heute wieder auf diese Stelle lenkte, las ich nach, wie die Passion-Übersetzung das ausdrückt. Und zwar so: Meine alte Identität wurde zusammen mit Jesus Christus gekreuzigt und lebt nun nicht mehr. Jetzt ist das Wesen meines neuen Lebens nicht mehr meins. Denn der Gesalbte lebt sein Leben durch mich. Wir leben in Einheit wie eine Person. Mein neues Leben wird durch den Glauben des Sohnes Gottes gestärkt, der mich so sehr liebt, dass er sich selbst für mich hingegeben und sein Leben in das meine gegeben hat. Warum haben wir so viele Probleme? Warum kämpfen wir mit Frustration und Niederlagen und Schwierigkeiten in Beziehungen? Weil wir unser Leben leben. Wir selbst sitzen auf dem Thron unseres Lebens. Wir schauen auf uns selbst und nicht auf uns als gekreuzigt in Christus. Es geht nur immer um uns. Und wenn wir Christen werden, wird das unglücklicherweise häufig noch schlimmer. Denn unsere Selbstsucht stirbt nie am Kreuz. Unser Egoismus wird mit einem hübschen Mäntelchen bedeckt. Es bleibt also das gleiche Problem, nur mit einem geistlichen Mantel bedeckt. Wir nennen es mein Dienst, meine Vision, meine Träume. Was ist das? Statt das Kreuz zu umarmen, kümmern wir uns nur um uns selbst. Hier ist das Geheimnis. Das Auferstehungsleben, das wir erleben sollten, kann nicht erlebt werden, wenn wir nicht gekreuzigt sind. In Philipper 3, das ist eins der Lieblingskapitel von Matthäus und mir, geht es nur darum, ihn kennen. In Johannes 8 redet Jesus davon, dass er um seine Auferstehungskraft wusste, selbst im Wissen um sein Leiden. Wenn ich nicht mit Christus gekreuzigt bin, erlebe ich keine Auferstehungskraft. Das ist alles so humanistisch. Wir wollen nicht durch den Prozess gehen, wir wollen nur den Sieg haben. Aber die Abkürzung funktioniert nicht. Wir werden den Sieg nicht erleben, wenn wir nicht bereit sind, in Christus zu sterben. Ich sage euch was, Leute. Dass wir das Kreuz umarmen sollen, wurde und wird von der Religion völlig falsch gelehrt. Viele Menschen haben deshalb alles falsch verstanden. Die Wahrheit ist, das Kreuz ist der Mittelpunkt des neuen Bundes. Ohne das Kreuz gibt's keine Sündenvergebung, kein Leben in Freiheit, keine Auferstehung. Jesus vollbrachte alles am Kreuz für uns. Das Kreuz ist zentral. Die Religion hat das Leben mit dem Kreuz als ein elendes Leben dargestellt, als ein trauriges Leben, wo man nichts genießen kann, als ein Leben mit Leid, mit Krankheit, mit Schwachheit, Mangel und Armut. Das ist ein religiöses Kreuz. Viele Menschen haben davon gehört, wenige wollen es haben. Denn unter diesem religiösen Kreuz darf man keine Bedürfnisse, Träume oder Wünsche haben. Ich denke, das ist falsch. Ich sehe das Leben im Kreuz folgendermaßen. Wenn ich alles an Jesus Christus übergebe, der mein Leben ist, wird er meine Wünsche und Träume, meine Talente und Gaben nehmen. Er wird alles reinigen von der Selbstsucht, von der Reinhard-Zentriertheit. Dann wird er es mir Christus-zentriert zurückgeben. Und dann kann ich das alles nutzen, um Christus die Ehre zu geben, um ihn zu verherrlichen. Wenn ich mit Christus gekreuzigt bin, ist meine Selbstsucht weg. Dann kann ich meine Talente benutzen, um ihm zu dienen. Das ist wahre Freiheit. Ihr seht, wenn wir erkennen, dass wir tot sind, heißt das nicht, dass wir nicht mehr existieren. Es bedeutet vielmehr, dass ich nicht mehr mein Recht von Gott verlange. Ich werde nicht mehr von den Impulsen dieser Welt regiert und kontrolliert. Ich werde nicht mehr von meinen selbstsüchtigen Begierden geleitet. Ich habe mein Leben in Christus, denn meine Talente werden von Jesus gestärkt. Das ist das einzige Leben, das für jeden Christen Sinn macht. Ich war jetzt am Freitag, Samstag und Sonntag in Natal. Meine Zufriedenheit, wenn ich durch unsere Waisenhäuser laufe, ist schwer zu beschreiben. Es ist nicht leicht, in eine Gegend zu gehen, wo die Menschen arm, zerstört und kaputt sind, wo ihre Behausungen kaputt sind und die Menschen dort einfach zu lieben. Debbie sagte etwas: Liebster, manchmal fühle ich mich schuldig dafür, in so einem schönen Haus zu wohnen. Wir leben in einem wunderbaren Haus und hier sind die Hütten kaputt. Die Menschen haben keine Elektrizität und kein Wasser. Ich verstehe dieses Dilemma. Viele können das in ihrem Leben nicht vereinbaren. Warum? Weil sie nicht verstanden haben, wie sie ein gekreuzigtes Leben leben können. Ich antwortete Debbie: Liebste, schon allein sich schuldig zu fühlen, ist Stolz. Wir haben uns nie darum bemüht, dieses Haus zu bekommen. Gott hat es in meine Hände gelegt. Was Gott in meine Hände gelegt hat, dafür brauche ich mich nicht schuldig fühlen. Ich sage einfach Danke. Gekreuzigtes Leben ist, alles aus Gottes Hand annehmen. Ich sagte zu Debbie, du weißt, wie wir sind. Wenn Jesus heute sagen würde, lasst alles hinten, kommt hierher in eine Hütte, wir würden es tun. Religion funktioniert so. Du hast Schuld, du bist nicht gut genug, das darfst du doch nicht. Das ist stolz, das ist selbstsüchtig, das ist nicht gekreuzigt. Wenn ich alles am Kreuz töte, kann ich ein freies Leben in Christus führen. Paulus sagt das so deutlich. Ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein, in Armut und in Reichtum, in Wärme und in Kälte. Wie viele Menschen können das sagen? Sie jammern, wenn ihnen eine Situation nicht passt. Sie sind nicht in allem zufrieden. Wir werden den Schlüssel nie außerhalb von uns finden, sondern immer innen drin. Es ist innerlich, das Kreuz zu umarmen. Wir hatten letztes Wochenende einen Freund mit dabei, der so gern unser Waisenhaus in Natal sehen wollte. Er wohnte mit uns zusammen in dem Haus für die Jugendlichen. Es war so schön zu sehen, was Jesus getan hat. Wir sprachen dort über einige spezielle Dinge. Ich sagte, mein Freund, höre, ich möchte dir etwas sagen. Ich kann leben, um zu dienen. Wenn du die Kreuzigung in Christus nicht umarmt hast, kannst du nicht leben und dienen, sondern dann lebst du, um bedient zu werden. Das ist der Unterschied. Das gekreuzigte Leben in Christus ist das einzige Leben, das Sinn macht. Nur so kannst du deine Fähigkeiten nutzen, um Jesus zu dienen und um anderen Menschen zu dienen. Plötzlich macht Dienen Freude. Du wartest nicht mehr auf den Dank der Menschen, denn du tust es für Jesus. Es ist dir egal, ob die Leute dir danken oder nicht. Es spielt keine Rolle mehr. Das wird unter den Christen so oft nicht verstanden. Die Religion behauptet, wenn man das Kreuz umarmt, führt man ein elendes Leben. Das will niemand. Gott schuf uns kein elendes Leben, sondern ein Leben in Christus. Aber wir glauben der Lüge, dass wir kein gutes neues Leben haben werden, wenn wir gekreuzigt leben. Ich wünsche dir, dass dein Herz diese Wahrheit umarmen kann, dass Gott all deine Wünsche, Träume, Talente und Fähigkeiten nicht töten will, sondern sie nur von der Selbstsucht befreien und reinigen will. Gottes Sehnsucht und Ziel ist nicht die Kreuzigung, sondern das Auferstehungsleben. Er sagt auch von Jesus, er wurde gekreuzigt. Ja, aber er ist auferstanden. Unser Leben wird so kraftvoll sein, was auch immer Gott in dich gelegt hat, seit du Kind warst. Gott möchte es erfüllt wissen. Die Religion hat diese Wünsche, Träume und Fähigkeiten getötet. Deshalb wirkt das Christenleben vieler Menschen so traurig. Denkt mit mir nach, Leute. Ihr seid einzigartig. Niemand kann euch ersetzen. Wenn ihr einmal das Kreuz umarmt, wo ihr sagt, es geht im Leben nicht mehr um mich, da nimmt Gott alle Selbstsucht weg, auch von euren Träumen, Wünschen, Gaben und Fähigkeiten. Und dann gibt er dir alles total gereinigt zurück. Jetzt sind sie gereinigt und mit Kraft versehen durch den Glauben Jesu Christi. Und so wirst du viele Leben um dich herum berühren. Das ist Leben in Fülle. Ich las heute wieder 2. Timotheus 3. Ich kenne es so gut. In den letzten Tagen werden schreckliche Tage kommen. Und so weiter. Dann steht da als erstes die Selbstsucht der Menschen. Im Griechischen ist das ein zusammengesetztes Wort. Philautoi, aus Philein, das heißt lieben, und aus Autoi, das bedeutet sich selbst. Phileo ist nahe Freundschaft, das hat nichts mit selbstloser Liebe zu tun. Paulus sagt also, eins der Probleme der letzten Tage wird sein, dass die Menschen sich selbst lieben werden. Sie sind sich selbst der beste Freund. Wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, fühlen sie sich angegriffen. Und sie vergeben nicht, wenn sie nicht erhalten, was sie denken, dass sie verdienen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Heute vor 35 Jahren sagte ich Ja zu Debbie. In den letzten Tagen sagte ich zu ihr, »Liebste, wir leben länger miteinander als jeder für sich alleine.« Ich habe darüber nachgedacht, ich bin erstaunt. Wir hatten ein gutes Leben zu zweit, wir hatten unsere Kämpfe, das gehört dazu. Aber ich hatte keine einzige Auseinandersetzung mit Debbie, außer wenn ich selbstsüchtig war. Denk darüber nach. Warum streiten wir in einer Ehe? Weil ich denke, ich habe Recht und du denkst, du hast Recht. Was würde geschehen, wenn wir sagten, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern darum, Jesus auszudrücken. Dann gibt es keine Streitigkeiten mehr. Streit kommt daher, dass wir denken, du hast mich nicht so behandelt, wie ich es wollte. Du behandelst mich schlecht. Ich, mich, mir. Leute, lasst uns das Kreuz umarmen. Jeder Traum, jede Gabe, jeder Charakterzug von dir wird Jesus preisen. Und wir werden die Söhne Gottes sein, die Jesus verherrlichen in dieser Welt. Matthäus, teile dein Herz. Von Matthäus. Ein wichtiger Gedanke von dir, Reinhard, ist, dass Gott nicht zerstört, er reinigt. Wenn wir die Geschichten großer Männer oder Frauen in der Bibel ansehen, können wir das beobachten. Mose war zum Anführer geboren, aber er wollte das Volk anführen, wie er es wollte. Gott nahm Mose, reinigte ihn von ihm selbst und schickte ihn zum Volk Israel, um ihm zu dienen. David war schon ein Kämpfer und ein Schafhirte. Dann reinigte Gott ihn von ihm selbst und er wurde zum König. Selbst Jesus nutzt das Wortspiel mit dem Beruf von Petrus. Heute bist du Fischer, morgen wirst du Menschenfischer sein. Jesus spricht in einem Vergleich davon, dass er nicht aufhebt oder wegnimmt, was wir haben. Er wird es reinigen und neu definieren, damit es auch an den himmlischen Orten Sinn macht. Es war immer sehr interessant für mich. Paulus war ein Gesetzeslehrer, er war ein Pharisäer und kannte das jüdische Gesetz. Was wurde er, als er gekreuzigt und gereinigt wurde? Ein Apostel und Lehrer, aber in Christus. Wir haben durch die Religion so eine falsche Vorstellung vom Gekreuzigtwerden. Wir vergessen, dass Isaak weiterlebte, als Abraham ihn opfern sollte. Der Punkt war, nicht Isaak wurde gereinigt, sondern Gott reinigte Abraham. Es geht um dich, Gott reinigt dich, damit du deinen Traum aus Gottes Perspektive verwirklichen kannst. Von Reinhard. Es macht mein Herz traurig, wenn Menschen, die so kraftvolle Talente und Gaben haben, die ihnen von Gott gegeben worden sind, nicht verstehen, dass nur das Kreuz sie dahin bringt, wo sie in Christus sein sollten. Gott möchte diese Träume erfüllen und deine Talente genutzt sehen. Es ist Gottes Sehnsucht. Aber wir müssen dahin kommen, was Galater 2,20 sagt. Ich muss mit Christus gekreuzigt werden. Ich bin gekreuzigt, Nun lebt Christus in mir. Christus drückt sich durch mich aus, zu seiner Ehre. Ich werde jetzt meine wunderbare Frau mit einem Kuss wecken und ihr meinen Glückwunsch aussprechen. Ich denke, sie schläft noch. Sie ist sehr müde. Die letzten Tage waren anstrengend. Danke.